Schillers Briefwechsel mit Karna, Teil 7, Dresden, den 9. Juli 97. Ich habe wieder großen Genuss an deinen Balladen gehabt. Besonders ist der Taucher köstlich, auch lieb ich den Handschuh sehr, wo besonders im Versbau eine eigene Kunst gebraucht ist. Diese Gedichte sind wieder Bestätigungen meines Satzes, dass du dich nur deiner Fantasie zu überlassen brauchst, ohne sie durch übersinnliche Ideen zu stören, um dich von deinem Dichterberuf zu überzeugen. Hier ist das Objekt mit aller Klarheit, Lebendigkeit und Pracht. Solche Gedichte setzen keine Bekanntschaft mit besonderen Ideen voraus. Sie wirken allgemein und befriedigen deswegen den gebildeten Leser nicht weniger. Ein großer Vorteil bei den Balladen ist gewiss auch die Wahl des Stoffs. Ist dieser an sich schon poetisch, so verträgt er eine einfache Behandlung und bedarf keines hinzugefügten Schmuckes, um zu interessieren. Der Geist des Dichters zeigt sich dann in dem Vermögen, allen Gehalt, der im Stoffe liegt, aufzufassen und darzustellen. Je weniger wir irgendeine Grenze in diesem Vermögen wahrnehmen, ohne dass es doch aus der menschlichen Natur herausgeht, desto größer der Künstler. Und wenn wir den Geist des Künstlers verehren, so lieben wir zugleich seine Seele in dem Ton, der in seiner Darstellung herrscht. Sein Charakter und seine Stimmung malt sich durch die Gegenstände, die er heraushebt, durch den Gesichtspunkt, aus dem er sie ansieht, besonders durch eine hohe Ruhe, die bei der innigsten Teilnehmung über das Ganze verbreitet ist. In Sprache und Versbau erscheint besonders, was ich Seele nenne, die menschliche Gestalt des Geistes. Bei einem einzigen Beiworte der purpurnen Finsternis habe ich gestutzt und dies auch bei anderen bemerkt. Ich weiß, dass die Alten einen solchen Ausdruck gebrauchen, aber hier trägt er, deucht mich, nichts zur Darstellung bei und erweckt störende Nebenideen. Die Versart des Tauchers finde ich äußerst passend zu längeren Balladen. Solche längere Strophen wie im Handschuh würden, so schön sie an sich sind, hier den Gang der Erzählung aufgehalten haben. Die Daktylen oder Anapästen geben dem Verse oft eine raschere Bewegung, die dem Inhalt sehr angemessen ist. Dagegen passt der gleichförmige und gehaltene Rhythmus im Polykrates sehr zum Tone des Ganzen. Minna erklärt sich für die purpurne Finsternis. Sie hat bei Anfällen von Schwindel oft das Gefühl gehabt, dass ihr dunkle Gegenstände violett erschienen sind. Vom Schwindel weiß ich nun nichts, auch gefällt ihr die Pracht in dem Ausdrucke, die ich zwar auch erkenne, die ich aber doch nicht dulden würde, wenn sich dies Beiwort nicht rechtfertigen lässt. Den 11. Juli 97. Gestern ist Stein hier angekommen und geht morgen weiter nach Weimar. Sein Äußeres ist männlicher geworden. Übrigens finde ich ihn nicht verändert. Gestern erwachte ich nach dem letzten Briefe ungefähr in 4 Wochen. Dein Körner.